Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC. Bei uns geht es um Technik und Wissenschaft und darum, was die Funkamateure in ihrem spannenden Hobby so alles machen. Durch die heutige Ausgabe Nummer 526 führt sie, wie immer, Conny Farren, hier für Sie am Mikrofon. Der US-amerikanischen Wetterbehörde NOAA droht auf Anordnung der Trump-Regierung ein massiver Kahlschlag. Das hat auch Folgen für die Funkwettervorhersage. Dass dieses Thema nicht nur für die Funkamateure von Bedeutung ist, sondern für uns alle, werden wir in der heutigen Sendung herausstellen. Stichwort Sonnenstürme, und die können wirklich verheerende Auswirkungen haben. Aber erstmal Endstufen angeheizt, Anodenbleche freigeblasen, mit echtem handgemachten Südstaaten-Rock. Hier sind Creedence Clearwater Revival, Around the Bend. Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Radio DARC sendet versuchsweise auch auf Mittelwelle. US-Wetterbehörde von einschneidenden Maßnahmen bedroht. Koloniusturm soll wiedereröffnet werden. Amateurfunk an der Universität und neue Suche nach vermisstem Flugzeug. Am Mikrofon Conny Farren. Ab Samstag, dem 8. März, ist Radio DARC versuchsweise auch auf einer Mittelwellenfrequenz hörbar. Sendepartner ist das Museumsradio Plattenkiste aus Bad Ischl im Salzkammergut in Österreich. Dort betreibt OM Reinhard Pirnbacher, Oscar Echo 5, Tango, Papa, Mike einen Mittelwellensender mit 1 Kilowatt Ausgangsleistung. Die Sendefrequenz ist 1476 Kilohertz. Vor allem in den Abendstunden ist das Museumsradio auch in ganz Deutschland zu empfangen. Für Versuchszwecke wird Radio DARC einen Monat lang jeden Samstagabend zwischen 19 und 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit von dort zu hören sein. Nochmal die Sendezeiten. Radio DARC nun auch auf Mittelwelle 1476 Kilohertz, jeden Samstag um 19 Uhr Ortszeit. Um Empfangsberichte wird gebeten. Bundesbedienstete der National Oceanic and Atmospheric Administration, abgekürzt NOAA, sehen Anzeichen für einschneidende Maßnahmen gegen ihre Behörde seitens der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Das berichtet unter anderem die US-Senderkette National Public Radio. Beamte der Behörde hätten demnach eine Liste mit Begriffen erhalten, die künftig nicht mehr verwendet werden dürfen. Auch müssen alle Programme eingestellt werden, die diese erforschen. Die Liste enthält unter anderem Begriffe wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und natürliche Ressourcen. Sollte es zu diesen Maßnahmen kommen, wären auch die Funkwettervorhersagen auf Radio DARC betroffen, die Sie am Ende jeder Sendung hören können. Ein von konservativen Gruppen unter der Führung der Heritage Foundation erstellter Regierungsentwurf namens Project 2025 bezeichnet die US-amerikanische Wetterbehörde wörtlich als eine der treibenden Kräfte hinter der Klimawandel-Warnindustrie. Der Entwurf schlägt vor, die Behörde aufzulösen, ihr Budget zu kürzen und einen Großteil ihrer Wettervorhersagen zu privatisieren. Dies würde auch die Beobachtungen der Sonne umfassen. Die Webseite spaceweather.com kommentiert: Es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird ein solarer Supersturm die Erde treffen und massive Schäden an der technischen Infrastruktur anrichten. Um diesen Sturm kommen zu sehen, brauchen wir die NOAA. Alle glaubwürdigen Weltraumwettervorhersagen verlassen sich bei der Beobachtung von Sonnenstürmen auf die Satelliten, Datenfeeds und Computermodelle der NOAA. Berichte über die Zerschlagung der NOAA veranlassen uns, an die US-Regierung unter der Leitung von Donald Trump zu appellieren: Zerstören Sie nicht dieses Juwel einer Behörde, gerade wenn wir sie am meisten brauchen. Auch der DARC arbeitet intensiv mit den Datenfeeds und Vorhersagemodellen der NOAA. Für seine zahlreichen Funkwetterberichte auf der Webseite, in den sozialen Medien, den Rundsprüchen, den Newslettern sowie hier auf Radio DARC. Tom Kamp, Delta Foxtrot 5, Juliet Lima, DARC-HF-Referent, sagt hierzu: Schon eine Beschneidung der NOAA hinsichtlich ihrer Aufgaben und Möglichkeiten wäre ein Schlag gegen die Wissenschaftsgemeinde, insbesondere für die Geowissenschaften, die Meteorologie, aber auch für Infrastrukturbetreiber in den Bereichen Energie und Telekommunikation. Insbesondere Pipelines und Satellitensysteme sind bei Sonnenstürmen einer großen Gefahr ausgesetzt. Hier aufgrund von Warnungen der NOAA zeitig Gegenmaßnahmen treffen zu können, schützt vor immensen Schäden. Ironie der Geschichte: Am 8. Februar 2022 berichtete SpaceX, dass 40 von 49 gestarteten Starlink-Satelliten an Höhe verloren hatten, was zu ihrem vorzeitigen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre führte. Elon Musk, in der neuen Trump-Regierung einflussreicher Berater des US-Präsidenten, ließ damals mitteilen, dass der Orbitalverfall der Starlink-Satelliten mit einem Sonnensturm in Verbindung gebracht wurde, der am 3. Februar 2022 begann. SpaceX hatte seine 49 Satelliten trotz einer Warnung vor einem aufziehenden Weltraumunwetter in einer niedrigen Höhe von 200 Kilometern ausgesetzt. Von dort aus sollten die Satelliten aus eigener Kraft ihren endgültigen Orbit ansteuern. Dazu kam es aber nicht, weil der erhöhte Luftwiderstand den größten Teil der Satelliten abstürzen ließ. Die Ignoranz kostete SpaceX schätzungsweise 100 Millionen Dollar. Hören Sie im Anschluss an diesen Nachrichtenblock einen Radio-Feature über die Ursachen und Auswirkungen von massiven Sonnenstürmen. Amateurfunk ist nicht nur ein Hobby, er dient auch der Weiterbildung. Sogar bis an eine Universität hat er es mittlerweile geschafft. Professor Dr. Matthias Jung, Rufzeichen Delta Lima 9, Mike Juliet, ist Inhaber der Professur für Technische Informatik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Er bietet seinen Studenten seit geraumer Zeit auch Amateurfunkkurse an, die sogar offiziell als Studienleistung anerkannt werden. Das Interesse am Amateurfunk ist nach wie vor ungebrochen. Rund 30 Studenten konnten am 25. Februar wieder erfolgreich die Prüfung der Bundesnetzagentur in Würzburg ablegen und sich nun offiziell Funkamateure der Klasse E nennen. Damit setzt die Veranstaltung den Erfolg des Vorjahres fort, in dem sogar 60 neue Funkamateure ausgebildet wurden. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom VDE Bayern, dessen Vertrauensdozent Professor Jung ist, sowie vom DARC-Ortsverband Würzburg Nord. Seit 2024 arbeiten der VDE und der DARC enger zusammen mit dem gemeinsamen Ziel, sich verstärkt in der MINT-Bildung zu engagieren und junge Talente zu fördern. Die Fernsehtürme mit Restaurants sollen allerortens ein Revival bekommen. Wir berichteten ja schon, dass es in Hamburg und in Dresden Pläne gibt, das Problem der nicht mehr aktuellen Brandschutzeinrichtungen und der Finanzierung des Ganzen zu lösen. Auch Köln ist hier im Gespräch. Neben dem Sender, den ich hier nicht nennen möchte, gibt es da ja auch RTL, ist also eigentlich schon eine Fernsehstadt und deswegen gibt es ja auch den Fernsehturm. Nur den Blick von da oben, den gibt es schon eine Weile nicht mehr. Der Kölner Fernsehturm, der Koloniusturm, wurde übrigens wesentlich später als die anderen eröffnet, nämlich 1981. In Stuttgart war der weltweit erste Fernsehturm 1956, Dresden und Berlin kam 1967, Hamburg und München 1968. Aber 1994 haben Restaurant und Diskothek wieder geschlossen. Ja, da war auch eine Diskothek drin. Und 1999 auch die Aussichtsplattform. Doch weil er ja ohnehin jünger ist als die anderen Türme, ist der Turm baulich in einem sehr guten Zustand und die DFMG als Eigentürmer befürwortet eine Wiedereröffnung des Turmes für die Öffentlichkeit. Das würde etwa 50 Millionen Euro kosten und wäre in 6 bis 8 Jahren machbar. Vor der australischen Küste beginnt 11 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden des Flugzeuges vom Flug MH370 eine neue Suche. Die Maschine vom Typ Boeing 777-200ER war in der Nacht vom 8. März 2014 von Kuala Lumpur in Malaysia unterwegs in die chinesische Hauptstadt Peking, wo sie jedoch nie ankam. An Bord waren 239 Insassen aus 14 Ländern. Alle bisherigen Suchen verliefen erfolglos. Das Unternehmen Ocean Infinity war vor ein paar Tagen von Mauritius ins neu abgesteckte Suchgebiet aufgebrochen. Zwar wurde im vermuteten Gebiet bereits bei einer vorausgegangenen Mission gesucht, doch diesmal wurde das Suchgebiet anhand neuer Erkenntnisse präzisiert. Eine wesentliche Rolle könnte aber auch der Amateurfunkdienst beim Auffinden der Maschine spielen. Zur Präzision des neuen Suchgebietes wurden durch den ehemaligen Luftfahrtingenieur Richard Guthrie, der bei Frankfurt lebt, Studien angestellt, die auf historischen WSPR-Funkverkehrsdaten beruhen. Guthrie nutzt die Signale jener Nacht in der Datenbank als eine Art Radar, um Rückschlüsse auf den Flugpfad der verschollenen Maschine zu ziehen. WSPR ist ein weltumspannendes Netzwerk von Barkensendern, die eigentlich der Ausbreitungsvorhersage dienen. In den vergangenen Jahren wurden im westlichen Indischen Ozean kleinere Wrackteile angeschwemmt, die MH370 zugeordnet werden konnten. Daraufhin unternahmen einige Wissenschaftler Drift-Analysen, um die potenzielle Absturzstelle einzugrenzen. Weiterhin bemerkte man an den Wrackteilen angewachsene Seepocken, anhand deren Vorkommen man auf ein gewisses Gebiet schließen konnte. Das neue Suchgebiet umfasst eine Fläche von 15.000 Quadratkilometern im südlichen Indischen Ozean, circa 1.500 Kilometer vor der Küste Australiens. Untersucht werden sollen nun verschiedene Hotspots, die Forscher als wahrscheinlichste Absturzstellen markiert haben. Das Unterwassergelände ist herausfordernd. So liegt eine Schlucht und ein Unterwasservulkan im Suchgebiet. Es gab auch immer wieder kritische Stimmen, ob die WSPR-Signale der Funkamateure überhaupt für Radaranalysen taugen. Allerdings sollte es in der Natur der Sache liegen, jeder nur erdenklichen Spur nachzugehen, um die verschollene Maschine endlich aufzufinden. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Ja, das spurlose Verschwinden des Fluges MH370 ist bis heute eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Dann gedenken wir doch an dieser Stelle der Sache auch musikalisch mit einem 70er-Jahre-Titel von Status Quo, und zwar Paper Plane. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. "1921. Vor 100 Jahren erreichte ein geomagnetischer Sonnensturm die Erde. Das passiert zwar recht häufig und ist keineswegs ungewöhnlich. Aber der, von dem hier die Rede ist, der hatte es in sich. Und zwar derart, dass er es tagelang in die Schlagzeilen der breiten Presse schaffte. Was steckte dahinter? In der letzten Nacht waren die Telegraphendienste weiträumig gestört. Die Kommunikation zwischen New York und Chicago war unterbrochen und die Western Union Kabelstation in Kanada hatte ungewöhnliche Schwierigkeiten bei der Weiterleitung von Nachrichten aus England. Eine kurze Meldung in der New York Times. Sie schilderte Störungen bei den Telegrafen am Abend zuvor, dem 13. Mai 1921. Was zunächst als Randnotiz erschien, sollte die Schlagzeilen der nächsten Tage beherrschen. Ein Magnetsturm von der Sonne war auf die Erde getroffen und hatte Telegrafenleitungen gestört, Brände entfacht und sogar Züge lahmgelegt. Das Phänomen sollte als New York Railroad Storm in die Geschichte eingehen, als Eisenbahnsturm von New York. Ein paar Tage zuvor war auf der Sonne etwas geschehen, was eigentlich immer wieder mal vorkommt. Es hatten sich gewaltige Sonnenflecken gebildet, riesige Bereiche mit übermäßiger Aktivität. Und solche Bereiche neigen dann zu explosiven Ausbrüchen. Dabei wird eine große Menge Plasma ausgestoßen. Das kann man sich vorstellen wie eine Wolke geladener Teilchen, die in sehr hoher Geschwindigkeit losgeschickt wird. Sagt der bekannte Funkwetterspezialist Christian Reiber, DL8MDW vom HF-Referat des DARC. In der Regel merken wir nichts von solchen Sonnenauswürfen. Sie sind zu schwach oder verfehlen die Erde. Anders aber am 13. Mai 1921. 1921 waren es vermutlich gleich drei solcher Massenauswürfe hintereinander. Und zwar welche von der ganz kräftigen Sorte. Das heißt viel Plasma, sehr hohe Geschwindigkeit, mehr als 1000 Kilometer pro Sekunde. Und die steuerten noch dazu direkt auf die Erde zu. Als die Sonnenauswürfe auf das Magnetfeld der Erde trafen, erzeugten sie einen regelrechten Magnetsturm. Und der hatte Folgen. Dramatische Folgen. Zunächst und am auffälligsten für viele Menschen gab es brillante Polarlichter in Gegenden der Erde, wo man die üblicherweise nicht sehen kann. Zum Beispiel in Texas oder auf Südseeinseln, auch übrigens in Deutschland. Und der Magnetsturm koppelte so viel Energie in Telegrafenleitungen ein, dass auf ihnen massive Überspannungen entstanden. Das Polarlicht streckte in der Nacht zum Samstag seine unheimlichen Finger in den Himmel und unterbrach die Telegrafie über Stunden. Das Nordlicht übte eine geheimnisvolle Macht über die elektrische Kommunikation aus und es war praktisch unmöglich, Nachrichten zu senden. Und in der Folge kam es dann sogar zu Bränden, zum Beispiel in Telefonvermittlungsstellen in Schweden und auch in den USA im Staat New York. Dort traf es auch eine Eisenbahngesellschaft und so kam der Vorfall zu seinem Namen. Der Sonnenfleck, der die Störungen bei den Telegrafen verursacht hatte, wurde gestern Morgen um 7.04 Uhr mit einem noch nie dagewesenen Ereignis in Verbindung gebracht, als die gesamte Signal- und Schaltanlage der New York Central Railroad ausfiel, gefolgt von einem Feuer im Kontrollturm an der 57. Straße. Erst quollen Dämpfe aus den Kabeln, dann folgte dichter Rauch, schrieb die New York Times am 16. Mai. 3 Tage lang dauerte das gruselige Spektakel, dann ebbte es ab. Zwar wusste die Fachwelt schon damals, dass die Aktivität der Sonne hinter dem Ganzen steckte, doch manche sahen noch einen anderen Grund. Zu dieser Zeit gab es auch einen Kometen, der sichtbar war. Auch da gab es Zeitgenossen, die den als typischen Unheilsbringer, so waren sie ja in der Geschichte immer definiert, dafür verantwortlich gemacht haben. Heute gilt der New York Railroad Storm als der stärkste Magnetsturm des 20. Jahrhunderts. Immerhin, das Leben auf der Erde war damals nicht in Gefahr. Das Erdmagnetfeld hatte dem Partikelbombardement aus der Sonne standgehalten und die Lebewesen hier unten vor der Strahlung abgeschirmt. Doch der Sturm war der erste, der nennenswerte technische Schäden verursachte. Würde uns heute ein solcher Sonnensturm treffen, dürften die Schäden viel gravierender bis katastrophal sein, meint Funkwetterexperte Christian Reiber, DL8MDW. Heute im Zeitalter von Internet, Handy und Satelliten gibt es deutlich mehr empfindliche Technik als vor 100 Jahren. Die größte Sorge gilt vor allem unseren Hochspannungsleitungen. Transportieren die zu viel Energie, kann es zu Notabschaltungen kommen und schlimmstenfalls sogar zu Bränden. Und auch Kommunikations- und Fernsehsatelliten könnten beschädigt werden. Schlimmstenfalls könnte das GPS-Navigationssystem ausfallen. Davon betroffen wären nicht nur Navigationsgeräte in unseren Smartphones und in unseren Autos, sondern auch der Lkw-Frachtverkehr, Reedereien und auch der Luftverkehr. Die wirtschaftlichen Folgen eines solchen Ausfalls wären verheerend. Und deshalb gibt es heute spezielle Teleskope auf der Erde und im Weltraum, die die Sonne ständig im Auge behalten. Ihr Ziel, uns möglichst früh zu warnen, sollte sich wieder mal ein magnetischer Supersturm der Erde nähern. Auch die Funkamateure haben die Sonnenaktivität natürlich ständig im Blick, denn sie beeinflusst in massiver Art und Weise unser Funkwetter. Und wie das aktuell aussieht, das erfahren Sie immer am Ende jeder Radio DARC-Sendung von Christian Reiber in seiner wöchentlichen Funkwettervorhersage. Ja, es ist immer der Sonnenschein, der alles antreibt. Und nun singt auch Jesus Jackson für uns You Got Me Running on Sunshine. Eva Maria, DG9 MFG. Girl, you got me tripping on sunshine. God knows you just made my day. Ooh. Since you came around, no, tripping on sunshine. God knows you just made my day. Ooh. Since you came around, no, I just can't slow down. No, I wanna see you walking my way. Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. In unserem Hauptbeitrag ging es um ein mysteriöses Ereignis, welches die Welt vor 100 Jahren traf. Am 13. Mai des Jahres 1921 traf ein gigantischer Sonnensturm die Erde. Die Folge waren tagelange Unterbrechungen in Telegrafen und Telefonleitungen. Dieser sogenannte New York Railroad Storm war der stärkste Sonnensturm im 20. Jahrhundert und er hinterließ deutliche Schäden an der technischen Infrastruktur. Der stärkste je in historischer Zeit bekannt gewordene Sonnensturm war es jedoch nicht. Der stammt aus dem Spätsommer des Jahres 1859 und ist als das sogenannte Carrington-Ereignis in die Geschichtsbücher eingegangen. Aber was war das? Am 1. September 1859 steht der Astronom Richard Carrington wie üblich in seinem privaten Observatorium in Surrey, England, und richtet sein Teleskop auf die Sonne. Es ist ein wolkenloser Vormittag, also beste Bedingungen, um seine Studien der Sonnenflecken fortzusetzen. Um diese zu beobachten, projiziert der Forscher das Teleskopbild so auf einen Schirm, dass die Sonnenscheibe 28 cm groß erscheint. Groß genug, um Sonnenflecken gut zu erkennen und abzeichnen zu können. An diesem Morgen ist die Ausbeute besonders groß. Eine enorme Gruppe dunkler Flecken verunziert die helle Sonnenscheibe. Plötzlich aber geschieht etwas Unerwartetes. Zwei gleißend helle Lichtpunkte erscheinen über den Sonnenflecken und werden immer intensiver. Dann verschmelzen sie zu einem einzigen nierenförmigen Ring. Carrington hat so etwas noch nie gesehen. Hastig rannte er raus, um jemanden zu rufen, der gemeinsam mit ihm das Ereignis bezeugen konnte, berichtete der Astronom später. Als er gerade mal eine Minute später zurückkehrte, stellte er zu seiner Enttäuschung fest, dass das Licht bereits völlig verändert und stark abgeschwächt war. Was war das aber? Carrington findet darauf zunächst keine Antwort. Am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ist ein zweites Ereignis zu beobachten, diesmal aber beinahe weltweit. Überall am Himmel strahlen plötzlich leuchtende Polarlichter auf. Die roten, grünen und purpurfarbenen Schleier und Wirbel sind so hell, dass man bei ihrem Schein problemlos eine Zeitung lesen kann. Selbst in den Tropen über Jamaika, den Bahamas und Hawaii leuchtet das Polarlicht, obwohl es normalerweise sonst nur im hohen Norden und Süden zu sehen ist. Aber bei diesem spektakulären Himmelsschauspiel bleibt es nicht. Telegrafenangestellte bekommen einen heftigen Stromschlag, wenn sie ihre Geräte anfassen. In einigen Büros entzündet sich durch die überspringenden Funken sogar das Papier, auf dem die Telegramme notiert werden. Die Angestellten schalten sofort den Strom ab, doch selbst dann bleiben die Leitungen geladen. Es können sogar noch Botschaften versendet werden, obwohl das ganze System eigentlich stromlos und damit ausgeschaltet sein müsste. Das geisterhafte Phänomen sorgt weltweit für Angst und Aufregung. Dann verschwindet es wieder. Heute weiß man, dass Carringtons Beobachtung und die seltsamen Ereignisse am folgenden Morgen miteinander zusammenhingen und von einem bis heute ungewöhnlichen Ereignis herrühren. Was der britische Astronom damals in seinem Teleskop sah, war ein gewaltiger Weißlichtflair, eine titanische Magnetexplosion auf der Sonne. Gleichzeitig mit diesem extrem energiereichen Strahlungsblitz wurde auch eine Wolke von geladenen Teilchen weit ins All hinausgeschleudert. Die Energie dieses Sonnensturms war so groß, dass er das schützende Magnetfeld der Erde stark verformte, als er mit ihm kollidierte. Als Folge gelangten geladene Partikel bis weit in die obere Atmosphäre hinein und lösten dort Entladungen und Polarlichter aus. Das sogenannte Carrington-Ereignis ist der größte Magnetsturm, der jemals von Menschen beobachtet wurde. Flare-Ausbrüche auf der Sonne gibt es eigentlich recht häufig. Viele sind klein, manche mittelgroß. So richtig krachen tut es im Mittel einmal pro Jahr. Oft stieben bei solchen Eruptionen mehrere 10 Milliarden Tonnen Materie davon, mit Geschwindigkeiten von bis zu 7 Millionen Kilometer pro Stunde. Sonnenphysiker sprechen von koronalen Massenauswürfen, kurz CME, weil sie von der Sonnenkorona ausgehen. Sie entstehen, wenn sich große Plasmablasen über die Sonnenoberfläche erheben, Bögen aus verdrehten Magnetfeldern, die ihren Ursprung tief im Sonneninneren haben, halten das heiße Gas zusammen. Sie können jedoch reißen, dann verbinden sich die Feldlinien neu. Dabei wird das Plasma wie mit einem Peitschenschlag ins All hinausgeschleudert. Das Gute an diesem Superflare ist, dass die allermeisten einfach an der Erde vorbei in eine andere Richtung fliegen. Dazu ein paar Überlegungen. Die Sonne hat einen Durchmesser von rund 1,4 Millionen Kilometern, ist 147 Millionen Kilometer von uns entfernt und hat die 10.000-fache Oberfläche der Erde. Das heißt, sie ist ziemlich genau 109 Mal größer als wir. Denkt man sich mal bildlich unsere Sonne als einen Ball von 1 Meter Durchmesser, dann wäre die Erde so groß wie eine Murmel und würde in 105 Meter Entfernung herumkreisen. Man kann sich vorstellen, dass ein koronaler Massenauswurf nur mit einer Chance von weniger als 1 zu 1000 genau auf diese eher winzige Erde trifft. Gott sei Dank, kann man sagen, aber wenn es uns mal eben genau erwischt, dann ist die Hölle los. Ein solarer Supersturm wie das Carrington-Ereignis trifft uns im Schnitt alle 500 Jahre. Bevor wir uns mal ansehen, was bei einem neuerlichen Magnetsturm von der Stärke des Carrington-Ereignisses so alles passieren könnte, machen wir erstmal Musik. Wenn ein koronaler Massenauswurf ansteht, dann kommt buchstäblich die Sonne. Das haben auch schon die Beatles erkannt und deshalb singen sie für uns Here Comes the Sun. Bis gleich. Sie hören Radio DARC. Heute wollen wir Ihnen mal koronale Massenauswürfe der Sonne näher bringen. Hinter diesem etwas sperrigen Begriff verbergen sich gigantische Sonnenstürme. Wenn's dumm läuft, treffen die auf die Erde und können so allerlei Schäden anrichten. So richtig gekracht hat es auf der Sonne zuletzt am 7. Juni 2011 und dann nochmal am 23. Juli 2012. Unser Tagesgestirn schleuderte eine gewaltige Menge an elektrisch geladenen Gasen, sogenanntes Plasma, ins All. Beide Male hatte die Menschheit Glück und die Sonnenstürme verfehlten die Erde, flogen an uns vorbei. Ein Volltreffer dagegen hätte möglicherweise katastrophale Folgen gehabt. Aber was genau könnte so passieren? Nun, ganz genau wissen wir das nicht. Der stärkste bisher bekannte Sonnensturm, das sogenannte Carrington-Event von 1859, fand in einer Zeit statt, wo es mit Ausnahme von elektrischen Telegrafen praktisch noch keine technischen Einrichtungen gab. Etwas mehr von dem, was passieren könnte, lassen deutlich schwächere Ereignisse der jüngeren Vergangenheit erahnen. Ende Oktober 2003 gingen in der südschwedischen Stadt Malmö infolge eines Sonnensturms für eine Stunde die Lichter aus. Zugleich verlor die japanische Raumfahrtbehörde JAXA den Kontakt zu zwei ihrer Satelliten. Furore machte im März 1989 ein geomagnetischer Sturm, der in der kanadischen Provinz Quebec das Stromnetz lahmlegte und ein Chaos verursachte, weil Verkehrsleitsysteme, die elektrischen Anlagen der Flughäfen sowie die Fernwärmeversorgung ausfielen. 6 Millionen Menschen hatten 9 Stunden lang keinen Strom. Aber welche Verheerungen ein wirklich extremer Massenauswurf von der Stärke des Carrington-Events auf der Erde anrichten könnte, lässt eine Studie der Nationalen Akademie der Wissenschaften der USA erkennen. Die Ergebnisse sind erschreckend. Wie in dieser Studie zu lesen ist, könnte eine starke Supereruption ganze Regionen in nur 90 Sekunden in die Knie zwingen, vornehmlich in höheren Breiten. Trifft die solare Plasmawolke auf das irdische Magnetfeld, wird dieses schlagartig zusammengedrückt, was in der oberen Erdkruste Ströme induziert. Überall da, wo lange Stromleitungen existieren, würden diese Ströme ausgekoppelt. Und genau da ist der wunde Punkt, Hochspannungsleitungen. Sie sind oft hunderte Kilometer lang und ideale Leiter. Als Folge brennen in Tausenden von Transformatoren die Spulen durch. In nur 90 Sekunden wären allein in Nordamerika 130 Millionen Menschen ohne Strom, weltweit wohl eine 500 Millionen. Das ist aber erst der Anfang, denn die Trafos lassen sich kaum reparieren, sondern müssen ausgetauscht werden. Das kann Wochen dauern, eher Monate. Die Industrie wäre schlicht und ergreifend überfordert, so viele Trafos binnen kurzer Zeit neu zu bauen, an die Baustellen zu transportieren und anzuschließen. Und so lange gäbe es großflächig keinen Strom mehr. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was das für unser modernes Leben bedeutet. Ein Super-GAU für unsere technische Zivilisation. Als erstes fiele die Trinkwasserversorgung aus. Zugleich käme der Transport zum Erliegen. Züge, Straßen und U-Bahnen führen nicht mehr und in den Geschäften leeren sich die Regale. Nachschub gibt es nicht, da auch die Pumpen an den Tankstellen ausfallen, was die Lieferwagen lahmlegt. In manchen wichtigen Einrichtungen, etwa den Kliniken, springen Notstromaggregate an. Doch deren Treibstoff reicht in der Regel gerade für 72 Stunden. Ist er aufgebraucht, endet die moderne medizinische Versorgung. Ältere und Notfallpatienten können nicht mehr adäquat versorgt werden. Viele von ihnen sterben. Und natürlich auch die gesamte Telekommunikation, Handy, Internet, Fernsehen und Radio würde ausfallen. Es gäbe kein Gas mehr zum Heizen und so weiter und so fort. Ein Gruselszenario, kann man nur sagen. Auch Hilfe von außen wäre nicht zu erwarten, führt die erwähnte Studie weiter aus. Dazu ist das betroffene Gebiet zu groß und auch Nachbarländer könnten nicht helfen, da diese ja in derselben Situation stecken. Ein neues Carrington-Ereignis könnte nach Schätzung des Versicherungskonzerns Lloyds bis zu 2,6 Billionen Dollar kosten und es würde 4 bis 10 Jahre dauern, alle Schäden zu reparieren. Die Krux ist, dass in unserer voll digitalisierten Welt alles, aber auch wirklich alles am Vorhandensein von Strom hängt. Man könnte im Zeitalter der bargeldlosen Zahlungs-Apps auf dem Handy und des Online-Bankings noch nicht einmal mehr Waren bezahlen und natürlich würde auch der Geldautomat an der Bank nicht mehr funktionieren. ein veritabler Sonnensturm träfe die Achillesferse unserer Menschheit. Und was macht die Politik? Wie so oft, sie schläft, ignoriert und redet die Gefahr klein. Nein, keine billige Polemik, das kann man ganz offiziell in einer parlamentarischen Anfrage an die Bundesregierung nachlesen. Zitat der Antwort. In Deutschland gibt es bislang keine regierungsamtliche Analyse, die spezifisch die Auswirkungen von solaren Stürmen auf elektrotechnische Infrastrukturen betrachtet. Die deutschen Stromnetzbetreiber untersuchten vor wenigen Jahren mögliche Auswirkungen von Sonnenstürmen auf den Netzbetrieb, einschließlich Messungen an ausgewählten Transformatoren. Das Ergebnis? Die dabei erfassten und auch deutlich stärkeren geomagnetischen Stürme stellten kein relevantes Risiko für den Netzbetrieb in Deutschland dar. Naja, wenn sich die Bundesregierung da mal nicht täuscht und in trügerischer Sicherheit wähnt. Die Faktenlage aus Sicht der Wissenschaft ist klar und die deutsche Politik macht nichts. In anderen Ländern, in den USA, sogar in Europa, ist man da offenbar weiter und hat die Gefahr erkannt. Das Weltraumwetter ist ein Sicherheitsproblem und steht auf der Agenda aller Staaten, sagt beispielsweise der Sonnenphysiker Stefan Kraft von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Aus diesem Grund wird die Sonne von vielen Observatorien und auch von einigen Satelliten der ESA und der NASA permanent beobachtet. Ist ein Supermassenauswurf zu beobachten, der sich tatsächlich der Erde nähert, hätte man eine Vorwarnzeit von 18 bis 36 Stunden. So lange dauert es, bis eine von der Sonne ausgeschleuderte Plasmawolke die Erde erreicht. Das würde ausreichen, um Satelliten in einen kontrollierten Zustand zu bringen. Energiekonzerne könnten ihre Stromerzeugung drosseln oder abschalten, um Großschäden zu verhindern. Die permanente Sonnenbeobachtung ist also nicht nur für die Funkamateure wichtig, damit diese die Ausbreitung auf Kurzwelle abschätzen können. Nein, auch für die Menschheit kann das zu einer echten Überlebensfrage werden. Das Geschehen im Weltraum ist eigentlich für uns alle höchst relevant, auch wenn es kaum jemanden außer den Funkamateuren so recht interessiert. Daher kann ich Ihnen nur raten, hören Sie gleich nach dem Wetterbericht in Zukunft auch den Funkwetterbericht. Und der kommt gleich im Anschluss an diesen Beitrag von Christian Reiber, DL8MDW. Danke fürs Zuhören, Eva Maria, DG9MFG. Walking round the room, singing. Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig. Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet. Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Heute haben wir es gehört. Koronale Massenauswürfe auf der Sonne kommen immer wieder mal vor. Wenn wir aber Pech haben und sie direkt auf die Erde zufliegen sollten, dann bekommen wir einen veritablen Magnetsturm mit teilweise verheerenden Auswirkungen. Und unter diesen Umständen will man wirklich in den USA eine Behörde beschneiden, die vor so etwas warnen kann. Ob eine solche Gefahr aktuell besteht oder nicht, darüber gibt uns nun unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey Auskunft. Und natürlich auch darüber, wie sich die Ausbreitungsbedingungen in den nächsten Tagen so entwickeln werden. Koronale Masseauswürfe kann es tatsächlich jederzeit geben. Dazu braucht es aber bestimmte Auslöser auf der Sonne. Meist sind das Flares aus magnetisch komplexen, aktiven Regionen, manchmal auch ausgedehnte Magnetfeldbögen, sogenannte Filamente, die eine große Menge Plasma einschließen. Solche Phänomene sind rund um das solare Aktivitätsmaximum wesentlich häufiger anzutreffen als bei geringer Sonnenaktivität. Im Durchschnitt ereignet sich im Aktivitätsmaximum etwa alle 8 Stunden ein koronaler Masseauswurf, im Minimum hingegen nur alle 5 Tage. Je mehr Masseauswürfe, desto höher das Risiko schwerer Magnetstürme auf unserem blauen Planeten. Es gibt wissenschaftliche Studien zur Häufigkeit von Magnetstürmen und die zeigen eine deutliche Korrelation der Anzahl und Stärke der Magnetstürme mit der Sonnenaktivität. Je aktiver also die Sonne ist, desto zahlreicher und heftiger sind die Stürme. Nehmen wir dazu mal die stärksten Magnetstürme der letzten 250 Jahre. Das berühmt-berüchtigte Carrington-Ereignis ereignete sich Anfang September 1859, gerade mal 5 Monate vor dem nächsten solaren Maximum. Der zweitstärkste Magnetsturm, der New York Railroad Storm, Mitte Mai 1921, wütete hingegen knapp 4 Jahre nach dem Maximum und lag damit dem nächsten Minimum deutlich näher. Das stärkste Ereignis der letzten 50 Jahre, der Magnetsturm vom März 1989, passt dafür wieder sehr gut ins Bild, denn das nächste Maximum trat nur 8 Monate später ein. Ähnliches gilt für die Ereignisse in den Jahren 1872 und 1940, die 1,5 bis 3 Jahre nach einem Maximum auftraten. Allerdings, das ist eine Statistik, kein Naturgesetz. Hierzulande denkt auch niemand an Schneefall im Sommer, aber auch das gab's schon, wenngleich halt nur 1 oder 2 Mal pro Jahrhundert. Ganz wenig ist halt doch größer als 0, deswegen spielen auch 7 Millionen Menschen hierzulande regelmäßig Lotto. Wie sieht das nun konkret für die nächste Woche aus? Koronale Masseauswürfe wird es auch da sicher geben, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie Richtung Erde gehen. Das liegt an der aktuellen Lage der beiden aktiven Regionen, die dafür in Frage kommen. Allerdings ist ein mittelgroßes koronales Loch unterwegs. Diese Gebilde sorgen zwar nur recht selten für kräftige Magnetstürme, aber sie machen das Erdmagnetfeld trotzdem ordentlich unruhig und das gerne auch mal für 2 oder 3 Tage. So etwas steht also an diesem Wochenende an. Danach sieht es für die Woche, wie erwähnt, nach eher ruhiger Magnetik aus. Die Sonnenaktivität sank zum Ende der Woche hin auf 150 solare Fluxeinheiten. Für die nächste Woche ist mit 140 bis 180 Einheiten zu rechnen, mit einer leicht steigenden Tendenz ab Wochenbeginn. Es macht zwar gerade nicht den Eindruck, als würden wir bald wieder die 200 Einheiten knacken, aber das kann täuschen. Für die jetzt anbrechende Zeit um die Tag- und Nachtgleiche herum dürfen wir jedenfalls wieder fest mit allen Bändern rechnen. Nachts geht es meist bis einschließlich 30 Meter. Die Lage der Tag-Nacht-Grenze prädestiniert Nord-Süd-Pfade über die Pole und manchmal wundert man sich, wenn eine Station auf dem langen Weg ein besseres Signal liefert als auf dem kurzen.